bist zum Schluss mit diesem letzten Kuss. Hier steh ich hier, was hat die Zeit nur aus uns gemacht? Was hat man in seinem Leben schon alles vollbracht? Ich weiß genau und stehe dazu, jetzt hier mit meiner ganzen Crew. Ich war nie belebt, ich hab mein Ding gemacht. Alle haben damals über mich gelacht. Scheiß drauf, ich mach mein Ding weiter. Selbst wenn ich verfällt, gibt es kein Zurück. Liegt man am Boden, so steh wieder auf und warte nicht. Oder gib einfach auf. Zeit, sie rennt immer weiter. Sie rennt auch, wenn man seinen Aufgaben scheitert. Denk mal so zurück, dann weiß ich genau, das, was ich kann, mir Stärke gab. Denn ich hab's geschafft, jetzt schauen alle mich an. Yes, ich stehe meinem Mann. Zeit, sie schwindet, fliegt an uns vorbei. Es gibt kein Halten für unsere Taten. Es gibt kein Ausweg, kein Zurück. Bis zum Schluss mit diesem letzten Kuss. Zeit, sie schwindet, fliegt an uns vorbei. Es gibt kein Halten für unsere Taten. Es gibt kein Ausweg, kein Zurück. Bis zum Schluss mit diesem letzten Kuss. Alles sind sein Ende, ob das Leben oder dieses Lied. Fick ich auf alles, egal was noch geschieht. Ich machte schon immer das, was mir gefällt. All meine Taten, all das, was wir versprachen, waren keine Lügen. Klar hab ich Fehler gemacht, ich hab Scheiße gebaut, die Schule verhaut. Doch ich hab mir alles neu aufgebaut. All die Schläge, Niederlagen, die ich schon hatte, gaben mir Kraft, damit ich schaff wieder aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Egal was alle sagen, ich bin stolz drauf, was ich mach. Die Zeit ist geflogen ohne Stopp, Stopp. Freunde kamen und gingen noch wieder. Einen Bruder findet man im Himmel wieder. Manchmal ist man abgehoben, wieder tief gefallen. Doch ich genieße das hier und jetzt. Bis zum Schluss mit diesem letzten Schuss. Zeit, sie schwindet, fliegt an uns vorbei. Es gibt kein Halten für unsere Taten. Es gibt kein Ausweg, kein Zurück. Bis zum Schluss mit diesem letzten Kuss. Zeit, sie schwindet, fliegt an uns vorbei. Es gibt kein Halten für unsere Taten. Es gibt kein Ausweg, kein Zurück. Bis zum Schluss mit diesem letzten Kuss.